Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor Van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. 13. Folge. Die Wege des Herrn sind rätselhaft und wundersam, wie im Himmel, so auch hier auf dem transsilvanischen Jungfernjoch. Da hatten doch diese beiden wackeren jungen Menschen, Jonathan Harker und Bianca Torturata, gerade den schrecklichen Schneemenschen besiegt, den Yeti vom Jungfernjoch, und sie traten vor mich hin, den Messner von Notre-Dame-Ski, um sich hier oben unterm Gipfelkreuz die Hand zum Bunde zu reichen. Und siehe, da fragte ich sie gerade, wo sind eigentlich die Trauzeugen? Hier! Professor Van Helsing! Sie haben bestimmt schon von mir gehört! In der Tat! Ihr Keuchen, als sie näher kamen. Und wer ist der zweite Zeuge? Ivan, willst du? Ivan zeugt nur für sich. Nichts am Gipfel. Aber Branka, mein Deutschen, vielleicht hier. Ich zeuge nur für dich, Ivan. Wie war der Name? Branka? Ach ja, man sieht es. So frage ich also euch, Bianca Torturata, wollt ihr diesen jungen Mann? Wie war noch gleich ihr Name? Harker, Hochwürden. Jonathan Harker. Wollt ihr diesen jungen Mann, Jonathan Harker, zum, Moment, was ist denn da los? Ivan, da oben! Ja, das hat ganz Transsilvanien noch nicht gesehen. Eine fliegende Untertasse. Jonathan, ein Streich. Meine Kinder, Herr Professor, liebe Gemeinde. Ja, wo sind Sie denn alle? Verschwunden, Herr Messner. Wahrscheinlich in dieser fliegenden Untertasse. Mein Gott, was soll nur aus ihnen werden? Verflucht der Unzucht. Wo wir sind? Wieso verflucht, Ivan? Ich sehe nichts, Professor. Ich sehe auch nichts. Aber hören Sie? Ja, ja. Klingt wie das Geräusch von irgendwelchen Maschinen. Sind wir etwa wieder im Labor von so einem verrückten Wissenschaftler gelandet, Professor Van Helsing? Ich glaube nicht, Jonathan. Ich denke, wir sind an Bord einer fliegenden Untertasse. Was? Untertasse? Fliegende? Ja, was? Was wir machen in Geschirrdebatten? Vielleicht einen Polterabend für Bianca und Jonathan? Ja, Bianca. Wo? Wo ist eigentlich Bianca? Oh, ist nicht da in Finsternis. Warte, junger Herr. Ivan tastet ein bisschen herum. Verzeih, Branka, mein Täubchen. Was ist das? Das war nur der Lichtschalter, Ivan. Ja, Bianca ist ja wirklich nicht bei uns. Aber wieso? Ist die auf dem Jungfernjoch geblieben? Oder vielleicht Fräulein Bianca fliegt herum in anderem Geschirr. Tasse oder Suppenschüssel. Na, ich vermute, man hat Bianca absichtlich von uns getrennt. Oh, wahrscheinlich ist sie aber doch an Bord dieses UFOs. UFO? Was ist UFO, Professor? Ein unbekanntes Flugobjekt, mein lieber Ivan. So nennt man diese ominösen Dinger schon seit Jahren. Man hat sie immer wieder gesehen. Aber noch nie hat ein Mensch einen Fuß in ein solches UFO gesetzt. Wissenschaftlich gesehen ist unsere Entführung also ein einmaliges Phänomen. Ja, aber Bianca... Ihre Entführung nicht einmalig, nicht. Aber trotzdem, wir Fräulein Bianca suchen und finden, wie immer. Ja, aber wie willst du sie denn suchen, Ivan? Die Wände ringsum haben nicht mal ein Fenster. Von einer Tür ganz zu schweigen. Sie haben recht, Branka. Wir müssen als erstes versuchen, selbst aus diesem Gefängnis zu fliehen. Erst dann können wir daran denken, Bianca zu befreien. Ivan wird finden Ausweg aus Gefängnis. Ohne Tür und Fenster. Oh. Was ist das? Das? Das ist die Fernbedienung für meinen Videorekorder. Sie muss mir vorhin aus der Tasche gefallen sein. Wissen Sie, ich trage sie immer bei mir, damit zu Hause kein Unbefugter an meinem Apparat herumspielt. Aber was ist jetzt los? Ivan, nur ein bisschen drücken, herum auf Fernbedienung. Und schon öffnet sich Tür in Wand. Was für ein Glück! Wir müssen sofort Bianca suchen! Psst, Jonathan! Da draußen ist jemand. Leutnant Charisma, Sie sehen ganz schön alt aus. Was soll man machen als Mumie? Reißen Sie sich zusammen, Charisma. Und teilen Sie dem Kapitän mit, dass die neue Stewardess eingekleidet ist. Ich werde es melden gehen, Schwester Ivy. So ist unsere Mannschaft also wieder komplett vollzählig für den Rückflug. Ja, endlich. Nach Hause, Charisma. Nach Hause, den blutroten Himmel wiedersehen, die grün schillernden Wolken, die violetten, nebligen Sümpfe. Vergessen Sie nicht, wir haben noch eine lange Reise vor uns, Schwester Heidi. Eine lange Reise. Was hat das zu bedeuten, von Helsing? Wovon haben die beiden gesprochen? Roter Himmel, grüne Nebel? Aber das gibt's doch gar nicht. Vielleicht doch, Jonathan. Ja, aber wo denn? Auf einem anderen Planeten. Was? Glauben Sie etwa, dass dieses Flugobjekt von einem anderen Planeten stammt? Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, Jonathan. Oh, Himmel und Erde. Ivan findet, wir müssen finden Fräulein Bianca, oder? Ja, natürlich, Ivan. Ja, dann am besten wir durchsuchen unter Tasse. Vielleicht finden wir Fräulein Bianca im Kaffeesatz. Sehr richtig, Ivan. Wir müssen dieses UFO durchsuchen. Du gehst mit Branka den Gang dort entlang, so herum, und Jonathan und ich andersrum. Leise! Die Besatzung der Untertasse darf uns nicht bemerken. Wir ganz vorsichtig. Aber das bist du doch immer, Ivan. Komm. Stopp. Da vorne ist Gang zu Ende. Aber da ist eine Tür. Was wohl dahinter ist? Branka, mein Töpfchen, du bleibst jetzt hier. Ivan, erst mal horchen, ob jemand hinter Tür ist. Sei vorsichtig, Ivan. Ich mach was Kräftiges. Ja, aber was? Heute ich koche böhmische Knödel. Schon Das ist doch nicht möglich. Was ist denn? Was hast du denn? Oh, Ivan kennt die zwei, die hinter Tür sprechen. Ist Werwolf und Schwolem der Golem. Wer ist das? Wir die beiden schon besiegt vor Wochen. Ja, wieso sind die denn jetzt in der Untertasse, Ivan? Ivan weiß nicht. Sei still, Ivan wird wieder horchen. Ich war immer dagegen, dass du die Küche übernimmst, Schwolem. Nichts sagen gegen böhmische Küche, du Hund. Wolf. Wie der Werwolf. Hallo, ihr beiden. Doktor, bitte schön. Ich brauche sofort frische Blutkonserven. Der Kapitän hat Durst. Ich gehe. Ich hole. Bitte schön. Warte. Ich komme mit. Vielleicht finde ich etwas Frischfleisch. Im Gefrierschrank. Wir müssen sofort berichten, Professor, was wir haben gehört. Sehr eigenartig, was du da erzählst, Ivan. Die ganze Besatzung des Raumschiffs soll aus den Monstern bestehen, die wir in unseren vergangenen Abenteuern schon besiegt haben. Und sie haben Bianca in ihrer Gewalt. Das hatten sie schon einmal, jeder für sich allein. Und jetzt alle zusammen. Wie interessant. Was sollen wir denn jetzt tun? Eine schier ausweglose Situation. Zumal wir uns jede Sekunde tausende von Kilometern von der Erde entfernen. Dann müssen wir eben die Untertasse aufhalten. Aber wie? Wann einmal fliegt Geschirr, ist schwer aufzuhalten. Nicht nur im Weltall, nicht wahr, Blanke, mein Täubchen? Es gibt nur einen Weg. Wir müssen in die Steuerzentrale des Raumschiffs. Vorwärts, Männer. Mir nach. Und ich? Du natürlich auch, Branka, mein Täubchen. Oder glaubst du, dass Ivan dich lässt zurück in irgendeinen Dreckwinkel hier von schmutziger Tasse? So sehe ich sie also wieder, als Stewardess an Bord unseres Raumschiffs. Aber Sie sind doch Graf Dracula. So nannte ich mich auf der Erde, ja. Was ist? Das Blut für euch, Commander. Danke, Schmollem. Nichts zu danken. Gut. Nun, wo waren wir gerade stehen geblieben, meine Liebe? Ach ja, an Bord unseres Raumschiffs Transsilvania heiße ich Sie herzlich willkommen, Bianca Torturata. Eine Stewardess wie Sie hat uns gerade noch gefehlt. Bilden Sie sich nur nicht ein, dass ich Ihnen Blut servieren werde, Sie Monster. Es ist alles eine Frage der Gewohnheit, meine Liebe, und irgendwann werden auch Sie sich schon an dieses Getränk gewöhnen. Niemals! Warten wir es ab. Oh, Sie glauben vielleicht immer noch, dass Ihre Freunde Sie retten werden. Da kann ich Sie beruhigen, meine Liebe. Die sind sicher hinter Schloss und Regel. Sie können es selbst sehen. Hier, kommen Sie. Hier, auf diesem Monitor. Verflucht. Was ist das? Die Zelle ist leer. Alarm! Alarm! Alarm, Alarm, Achtung an alle, die Gefangenen sind ausgebrochen. Sie dürfen auf keinen Fall entkommen. Alarm, Alarm, Achtung an alle. Mir scheint, man hat unsere Flucht entdeckt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe Angst. Wir müssen uns verstecken. Ja, wohin denn? Wo? Sie dürfen auf keinen Fall Alarm, Alarm. Zu spät. Da sind sie. Oh. Herzlich willkommen, Professor Van Helsing, an Bord unseres Raumschiffs Transsilvania. Sind Sie es wirklich, Graf Dracula? Sagen Sie einfach Dracula zu mir. Ja, ich bin es. Und alle meine Freunde, Ihre Feinde, Van Helsing, alle sind Sie hier. Schmollender Golem, unser böhmischer Koch. Haben Sie noch einen letzten Wunsch? Ich hätte da noch ein paar böhmische Knödel. Willi der Werwolf. Unser Bordarzt Dr. Fu Manchu. Es ist eine große Freude, Sie wiederzusehen, Herr Professor. Die Mumie Charisma, das Phantom der Oper, das Monster von Frankenstein, die Kreatur aus der Blauen Lagune, der Yeti vom Jungfernjoch und Schwester Heide. Was soll das lange Gerede, Dracula? Wir machen kurzen Prozess mit Ihnen. Was? Aber das dürfen Sie doch nicht. So, wir dürfen das nicht. Aber dieser selbsternannte Vampir- und Monsterjäger hier, Professor Van Helsing, der durfte uns alle jagen und vernichten. Was? Ja, was blieb uns denn übrig? Und er hat denn meine Braut laufen lassen? Ich werde es weiter tun, Dracula. Tötet sie. Was will denn dieser Dracula eigentlich, Ivan? Ivan versteht auch nichts. Dracula sowieso völlig fehl am Platze hier in Untertasse. Er gehört ins Schloss, Modriges, nach Transsilvanien. Du irrst dich, Ivan, du treuer Diener deines Herrn. Dies Schloss in Transsilvanien, das du als meine Heimat kennst, das ist nur mein Zweitwohnsitz. Verstehen Sie, was er meint, Professor? Psst, Jonathan. Ja, ihr Erdenmenschen, ihr habt richtig gehört. Ich und meine Freunde, wir stammen nämlich keineswegs aus diesem läppischen Land auf dem Balkan. Ivan, das darf man aber nicht sagen. Oh, Warum Ivan, ihm gleich Zähne polieren. Oh. Ruhig, Ivan. Ich möchte gerne hören, woher diese Herrschaften wirklich kommen. Woher wir kommen, Professor Van Helsing? Nun, alle Wesen, die Sie hier sehen, kommen nicht von der Erde. Sie haben ihre Heimat auf dem Planeten Transsilvania im Sternbild der Fledermaus. Vor Jahrtausenden landete ein transsilvanisches Raumschiff auf ihrer Erde, in der Region, die sie heute den Balkan nennen. Die Mannschaft dieses Raumschiffs, das waren wir. Vampire, Werwölfe, Golems, Monster, wie sie und ihresgleichen uns nannten. Bei ihnen waren wir verhasst. Sie hetzten und jagten uns durch Jahrhunderte als ihre Todfeinde. Und der Schlimmste von allen waren Sie, Alexander Van Helsing. Jawohl, der Schlimmste. Professor, lassen Sie nur, Jonathan. Aus seiner Sicht hat er sicher irgendwie recht. Ich habe ihn und seinesgleichen wirklich gejagt und vernichtet, wo ich ihrer nur habhaft wurde. Sie sagen es selbst, Van Helsing, aber jetzt sind Sie in unserer Hand. Und wir verurteilen Sie zum Tode. Nein, das dürfen Sie nicht. Ivan wird sich werfen vor Professor wie Löwenmutter vor Junges. Ein Dracula! Bianca! Wie siehst du denn aus? Sie trägt die typische Uniform einer transsilvanischen Stewardess, junger Freund. Wie schick. Wo gibt's denn sowas zu kaufen? So, du laufe nicht herum, Branka, mein Töpfchen. Dracula, ihr dürft Professor Van Helsing nicht töten. Wieso nicht, Bianca Torturata? Wer will es mir verwehren? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber wozu denn? Damit könnt ihr doch nichts rückgängig machen. Rückgängig? Nein, Bianca Torturata, rückgängig machen können wir nichts. Das stimmt. Wer könnte das schon? Selbst wir vom Planeten Transsilvania. Ihr könntet es, oh ja. Ich habe nämlich entdeckt, dass diese Maschine, die hier im Raum steht, eine Zeitmaschine ist. Ach, das alte Ding. Was für eine Zeitmaschine. Damit kann man in Strom der Zeit hin und her fahren. Wie man will. Vollwärts und zurück. Die Zeitmaschine. Und was willst du damit anfangen, Bianca Torturata? Mit dieser Zeitmaschine könnte man vielleicht doch alles rückgängig machen, was Professor Van Helsing euch angetan hat. Du meinst, wir sollen die Zeit zurückdrehen? Ja. Die Zeit zurück, oh ja, bitte. Nur ein paar tausend Jahre. Schweig, Mumie. Ein paar Jährchen würden mir auch genügen. Schweig, Golem. Ihr wollt nicht? Nein. Tausende von Jahren können auch wir niemanden zurücksenden in die Zeit.